Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Man kann als Spitzenpolitiker natürlich nicht darauf verzichten, in den sozialen Medien präsent zu sein. Dieser Satz galt, haben wir diskutiert bis gestern, Robert Habeck, der Grünen-Chef, der gesagt hat, bye bye Facebook und Twitter. Gestern Elisabeth Nia war Götz Ali hier zu Gast, er hat gesagt, er hält das genau einen Monat durch und wahrscheinlich nicht länger. Schauen wir mal. Sie haben, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 6.177 Follower auf Twitter. Die werden Sie aber nicht verlassen. Nee, also mir macht es Freude, vor allem auf Twitter viel zu lesen, ab und zu auch selber zu twittern. Ich lerne da nach wie vor viel. Als Journalist geht es auch gar nicht anders. Also ich muss Politikern folgen, um wirklich über sie schreiben zu können. Da passiert so viel, was nötig ist, um die Debatte zu verstehen. Es geht gar nicht anders. Ich hatte so einen kurzen Traum gestern nach der Habeck-Entscheidung, wenn wir mal ein soziales Experiment machen würden. In der ganzen EU meinetwegen, damit es da keine grenzüberschreitenden Ungerechtigkeiten gibt, in der ganzen EU Social Media für einen Monat abschalten und mal gucken, was passiert. Ich glaube, die Leute hätten vor allem Zeit. Die würden wieder mehr miteinander reden. Die würden, also ich glaube, so eine Detox-Phase sollte jeder sich ab und zu mal gönnen. Ich mache das auch ganz bewusst so an freien Tagen, dass ich wirklich das Handy weglege und sage, ich gucke heute Abend jetzt mal, wie es weitergeht und so, um einfach auch wertzuschätzen, was eine andere Form von Unterhaltung ist. Auch so ein bisschen um Rollenmodell für meine Tochter zu sein, der ich das auch beibringen muss, weil sich ja Kinder viel abgucken. Und klar, ich glaube, dass viele Menschen unheimlich viel Zeit mit Social Media verschwenden. Zum Teil auch, also mehr junge Leute, die von Facebook längst weg sind, Instagram, Threema nutzen, da sich eher Bilder und Influencer-Geschichten angucken, als den Diskurs pflegen. Das ist nicht unbedingt eine sympathische Entwicklung und ehrlich gesagt, trotzdem, ich denke, wenn andere Eltern darüber klagen, denke ich immer, wie man bei uns übers Fernsehen gemeckert hat. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt hier die Rolle des Kulturpessimisten. Will sie auch gar nicht weiter ausfüllen. Ich meine, früher lag dann, glaube ich, die Bravo vielleicht mehr rum und die hat ja auch manchmal nicht mehr geliefert als Bilder. Aber die Frage ist natürlich, und da komme ich nochmal auf den Fall der ZDF-Journalistin Nicole Diekmann mit dem besagten Post Nazis raus und dem Sturm, den sie dann dafür erhalten hat. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, und ich glaube, da treffen wir uns, die Frage ist, wie nutzt man ein Medium? Und wenn man nicht übermäßig differenziert hineinruft in den Wald, dann darf man sich manchmal auch nicht wundern, wenn es relativ undifferenziert zurückkommt. Soll natürlich nicht beleidigend und diffamierend sein, aber das ist wahrscheinlich auch eine der Erkenntnisse. Absolut. Und das will ich jetzt der Kollegin Nicole Diekmann, die das wirklich immer sehr klug und auch oft unterhaltsam macht auf Twitter, nicht unterstellen. Aber es gibt natürlich ganz oft solche kalkulierten Emotionsausbrüche. Twitter ist ein wahnsinnig emotionales Medium ja auch. Deswegen ist auch so ein bisschen erstaunlich, dass Robert Habeck gerade darauf verzichtet, weil ich finde, dass die Grünen und die AfD eben im Moment auch die emotionalen Parteien sind, während zum Beispiel die FDP, die früher auch mal anders aufgetreten ist, eher so den rationalen, unterkühlten Diskurs pflegt, ist so ganz interessant. Aber sehr viel auf Social Media auch. Christian Lindner ist da ja auch ein sehr präsenter Kandidat. Aber dieses so provozieren und dann eben auch mitnehmen, dass da dann eben sich auch viele solidarisieren, viele drüber aufregen und damit die Zahl der Follower auch ganz schnell nach oben schnellt und so. Also manchmal kommt mir das bei einigen Politikern auch sehr, sehr und auch bei Journalisten sehr, sehr kalkuliert vor und da muss man sich ja nicht dran beteiligen und da sind mir einfach diejenigen sympathischer, die es anders machen. Okay, also wenn Sie unaufgeregt Twitter leben wollen, folgen Sie Elisabeth Nia. Wir wenden uns jetzt dem Auslöser all dieser Debatten zu, nämlich der Frage des großen Datenleaks. Und da gibt es ja mittlerweile erste Erkenntnisse. Es gibt vor allem eine Verhaftung, ein Tatverdächtiger, der verhaftet wurde. Das ist die Nachricht dieses Vormittags. Zugeschaltet ist jetzt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Sie haben gerade die Pressekonferenz verfolgt des Bundeskriminalamtes. Was wissen denn die Behörden? Wer ist dieser Tatverdächtige? Es geht um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen. Konkreter sind hier Generalstaatsanwaltschaft Hessen und Bundeskriminalamt erst einmal nicht geworden. Schon am Sonntagabend sei dessen Wohnung durchsucht worden und er sei vorläufig festgenommen worden. Das heißt, es geht hier noch um eine andere Durchsuchung als die, die wir schon gemeldet hatten im Fall des Heilbronners. Er ist vollumfänglich geständig und mit gewissen Fragezeichen, mit Kautelen, man ermittelt weiter, sagen die Ermittler auch, dass es sich nach dem, was man bisher weiß, Vorsicht, Vorsicht, um einen Einzeltäter handelt. Und dann kam eine Nachricht, die vielleicht für manche ein wenig überraschend sein mag, von der Generalstaatsanwaltschaft. Der Beschuldigte wurde am 7.1.2019 durch den sachleitenden Oberstaatsanwalt und Beamte des Bundeskriminalamts zum Tatvorwurf umfassend vernommen. Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassend eingeräumt und ist geständig. Er hat über eigene Straftaten hinaus auch Aufklärungshilfe geleistet, also weitergehende Erkenntnisse letztlich geliefert. Mangels Haftgründen wurde der Beschuldigte in den Abendstunden des 7.1.2019 auf freien Fuß gesetzt und die vorläufige Festnahme in seinem Fall aufgehoben. Die im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme seiner Wohnung sichergestellten Computer und Datenträger werden derzeit noch umfassend ausgewertet. Also was vielleicht für manche überraschend sein mag, ist eben, dass derjenige wieder auf freien Fuß ist. Das hat Georg Ungefug, der Leiter der Zentralstelle für IT-Fragen bei der Generalstaatsanwaltschaft Hessen, eben gerade mitgeteilt. Der Grund ist unter anderem, dass es sich eben bei ihm um einen Heranwachsenden handelt und das hat Ungefug danach noch einmal betont, er wirklich wertvolle Hilfe geleistet haben soll, um auch an Informationen und vielleicht weitergehendes heranzukommen. Noch ein Satz zur Motivation. Er habe sich, so heißt es, über Geschädigte aufgrund öffentlicher Äußerungen geärgert. In welche Richtung, das ist bisher noch nicht bekannt. Das müssen wir jetzt noch hören, ob da möglicherweise, und auch das haben Sie extra angesprochen, dass es im Raum steht, ob es eine politische Motivation ist, die dahinter steht. Das ist also unklar, diese politische Motivation. Denn das ist ja letztendlich, ich gucke auch jetzt auch in Richtung Elisabeth Nias, das ist ja die große Frage, auch als man festgestellt hat, es ist kein Politiker beispielsweise der AfD unter den Betroffenen dieses Datenleaks. Aber dazu gibt es keine Informationen. Wenn die Frage an mich geht, dazu gibt es bisher noch keine Informationen. Es gab vorher in Medien Informationen über die Alias, die derjenige benutzt hat, also Orbit und Goat, dass da eher eine rechte Motivation zu vermuten ist oder sich derjenige in diese Richtung entwickelt hat in den letzten Monaten und Jahren. Die Bestätigung von Seiten BKA und Generalstaatsanwaltschaft haben wir hier noch nicht. Ja, eine mögliche Erklärung wäre ja auch, dass viele Datensätze offenbar älter sind. Das war, glaube ich, zumindest in einigen Fällen. Einige Politiker haben ja gesagt, oh Mann, das sind Sachen, die schon ein paar Jahre alt sind, auf jeden Fall aus früheren Funktionen. Und vor einigen Jahren gab es ja zum Beispiel einfach noch keine AfD-Politiker im Bundestag. Also möglicherweise war auch einfach das Potenzial derjenigen, die er da abgefischt hat, kleiner zu dem Zeitpunkt. Könnte eine Erklärung sein.